Mensch. Na ja, gut, dann kommen wir doch auch dahin. Kastanienallee müssen wir hoch, stimmt's? Ihr müsst einfach die Kastanienallee hochrufen am Prater und da hinten, wo die Kastanien an... Oder Berger Straße, ist schon klar. Wie sind der Jürgen darauf gekommen, in so ein Literaturcafé zu gehen? Wie bitte? Jürgen, hörst du uns noch? Hallo. Jetzt hört man dich, ja, ja. Was hast denn dir dabei gedacht, in Literaturcafé zu gehen? Da könnte man mal hingehen auf ein Philosophencafé. Philosophencafé. Ah, ja. Vor allen Dingen für umsonst. Toll. Wie, da kann man für umsonst Kaffee trinken? Ja. Na klar, als Zechbreller. Na, würde ich doch mal sagen, bis gleich. Okay.